Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Ich bin Margarete Wohlan. Hallo. Ein einäugiger Afroamerikaner mit einem dreimal gebrochenen Nasenbein. Hinter dieser sehr kurzen und zugegeben sehr groben Skizze verbirgt sich einer der ersten Superstars im US-amerikanischen Showbusiness. Er träumt einen unmöglichen Traum, so der Titel der Reihe, und lässt ihn wahr werden. In der zweiten Folge des Porträts über ihn von Siegfried Schmidt-Jost geht es zunächst um die Musik, die Sammy Davis Jr. vor allem mag. Songs aus Broadway-Musicals. Und die singt er am liebsten live, auf der Bühne oder in Konzerten. Deshalb gibt es auch erst sehr spät Schallplatten von ihm. Siegfried Schmidt-Jost verknüpft gekonnt und unterhaltsam die verschiedenen Fäden im Leben von Sammy Davis Jr., gibt eigene Erfahrungen und Eindrücke zum Besten und liefert so nicht nur das musikalische Profil von Sammy Davis Jr., sondern auch den Lebenskünstler in ihm. To dream the impossible dream. Thank you. To fight the unbeatable foe. To bear with unbearable sorrow. To run where the brave dare not go. To right the unrightable wrong. To love, pure and chaste from afar. To try when your arms are too weary. To reach the unreachable star. This is my quest, to follow that star. No matter how hopeless, no matter how far. To fight for the right, without question or pause. To be willing to march into hell for a heavenly cause. And I know that I'll always be true to this glorious quest, that my heart will lie peaceful and calm when I'm laid to my rest, and the world will be better for this. Der unmögliche Traum. Am Mikrofon ist Sigi Schmidt-Jos. Die Idee, Songs aus Broadway-Musicals zu singen, sagt Sammy Davis Jr., hatte von Anfang an etwas ungeheuer Faszinierendes für mich. Denn diese Songs verkörpern ungefähr 90% der Musik, die ich wirklich mag. Ein Medley aus der West Side Story. Sammy Davis Broadway. Ganz pur. When you're a jet, all the way from your first cigarette till your last dying day. When you're a jet, if the spit hits the fan, you got brothers around. You're a family man. You're never alone. You're never disconnected. You're here with your own. When company's expected, you're a jet. You're a jet. You're the swingin'est kind of jet. You're a jet. Now, we'll be expecting you, Tony, at the gym at 9 o'clock. Don't be late, huh? Could it be? Yes, it could. Something's coming. Something good. If I can wait, something's coming. I don't know what it is, but it is gonna be great. Around the corner, or whistling down the river. Come on, deliver to me. Buzz it, easy does it. Stay loose, boy. Got a rocket in your pocket. Stay coolie, cool, boy. go, man, go, but not like a crazy schoolboy. Just play it cool, boy. Real cool, real cool, real cool. Tonight, tonight, I'll meet my love tonight. Tonight there will be all shining stars. Tonight the world is filled with laughter. The world is filled with music. It's better than all right. Tonight everything's right in America. Everything's bright in America. But nobody knows in America. Puerto Rico's in America. Officer Krupke, we're down on our knees, 'cause no one wants a fellow with a social disease. Officer Krupke, what are we to do? Gee, Officer Krupke. The most beautiful sound I've ever heard. Maria, Maria, Maria, Maria. All the sounds of the earth in a single word. Maria, Maria, Maria, Maria. Maria, I just met a girl named Maria. And suddenly I found how wonderful a sound could be. Maria, say it loud and there's music playing. Say it soft and it's almost like praying. Maria, I'll never stop saying, Maria. The most beautiful sound I've ever heard. Maria. Unter den rund 60 Langspielplatten von Sammy Davis Jr. in meiner Sammlung, die unter seinem Namen erschienen oder an denen er zumindest beteiligt war, gibt es nur wenige ohne Lieder, die am Broadway ihren Ursprung hatten. Vielfach hat er diese Herkunft in besonderen Zusammenstellungen und in entsprechenden LP-Titeln ausdrücklich betont. Sammy Davis Jr. bells the best of Broadway. Sammy's Back on Broadway oder ebenfalls überwiegend aus Musical-Material A Treasury of Golden Hits. Jedes Mal waren hervorragende Arrangeure und Orchesterleiter für ihn tätig, die brillante Begleitung garantierten. Sammy's Back on Broadway wurde 1965 aufgenommen, als das Musical Do I Hear Waltz von Richard Rodgers gerade herauskam. Sammy nahm zwei Songs aus der Show, Take the Moment und das Titelstück auf seine LP. Und der Producer schickte dem berühmten Komponisten Rodgers eine Testpressung zu. »Du wirst es vielleicht nicht glauben«, sagte mir Sammy später, »aber einer der größten Kicks meiner Karriere war, dass mir Richard Rodgers sofort ein Telegramm schickte und sich für die Art, wie wir mit seinen Songs umgegangen waren, bedankte.« Die Kunst des Zeichnens, hat der Maler Paul Klee einmal gesagt, bestehe darin, eine Linie zu einem Spaziergang einzuladen und zu erleben, wohin sie geht und was aus ihr wird. Nicht anders bei der Kunst der Songinterpretation. Sammy Davis Jr. ist deshalb ein so überzeugender Sänger, weil man vor dem Ende des Spaziergangs niemals weiß, was mit den Texten und Melodien geschieht. Für sein erstes plakatives Broadway-Album, Bells the Best of Broadway, hatte er sich beispielsweise auch den tausendmal vorgetragenen Uraltschlager My Romance von Rodgers & Hart aus deren Show Jumbo von 1935 ausgesucht. Im Rahmen des für diesen Arrangeur typischen Bläsersounds von Marty Page nahm Davis unter Leitung des Producers Neil Hefti nicht weniger als 22 verschiedene Gesangsspuren auf und tastete sich in Melodik und Intonation immer näher an seine eigene Ausdrucksform des Liedes heran. Dann, als alle zufrieden waren, sagte Neil Hefti, »Lasst uns noch eine machen, nur um nichts ausgelassen zu haben.« Diese Version erst, die 23. ist auf der Platte. Nachdem die Arbeit gemacht war und Sammy Davis mit Konzentration die für ihn endgültige Form gefunden hatte, konnte er frei und entspannt darüber verfügen. Der Broadway-Song My Romance, à la Sammy Davis, nie zuvor in dieser Weise gehört. My romance doesn't have to have a moon in the sky. My romance doesn't need a blue lagoon standing by. No month of May, no twinkling star, no hideaway, and no soft guitars. My romance doesn't need a castle rising in Spain, nor a dance to a constantly surprising refrain. Wide awake, I can make my most fantastic dreams come true. My romance doesn't need a thing but you. Von Richard Rodgers und Lawrence Hart, uraufgeführt 1935 in der Show Jumbo am Broadway. Sammys Romanze mit dem Great White Way, wie man New Yorks Theaterdistrikt ebenso romantisch nennt, begann schon viel früher. Als er in Harlem geboren Ende der 20er Jahre aus dem Babyalter direkt ins Showbiz hineinwuchs, gab es rund um den Times Square ein halbes Hundert große Bühnenhäuser. Nicht weniger als 400 Musicals oder musikalische Revuen erblickten in den 20er Jahren das Licht des Broadway. Eine der fürs Schaugeschäft folgenreichsten Premieren gab es am 9. Mai 1928 im Liberty Theater an der 42. Straße. Lew Leslie's Blackbirds of 1928. Songs von Thomas Fats Waller, die Sängerin Adelaide Hall, die Orchester von Duke Ellington und Don Redman und vor allem zum ersten Mal ein schwarzer Tänzer und Komödiant aus Harlem auf einer Broadway-Bühne, der zum Idol all seiner Nachfolger werden sollte. Bill Bojangles Robinson, Mr. Bojangles. Dies war die Nummer, mit der er 1928 groß herauskam und mit der er auch den kleinen Sammy Davis ungeheuer beeindruckte. Doing the New Down Low. Listen, good folks. It isn't alcohol, no yaller gal at all. Thrill me with the pep I've got. I got a pair of feet that have found that low-down beat. Low-down, down around the spot that's hot. Have no peace, losing my lease on living. Here's the how I'm telling you now to give in. Make 'em play that crazy thing again. I got to do that lazy swing again. Hi-ho, doing the new low-down. Got my feet to misbehaving now. Got a soul that's not for saving now. Hi-ho, doing the new low-down. That dancing demon, he has my feet in a trance. 'Cause when I'm dreaming, folks, I go right into that dance. Once you hear that haunting strain to it, I bet my life you'll go insane to it. Hi-ho, doing the new low-down. Hi-ho, doing the new low-down. Seit Bill Bojangles Robinson zum ersten Mal am Broadway seinen New Lowdown steppte, war das Tanzen im Musical nicht mehr dasselbe. Mit ihm beginnt, jedenfalls was die Körpersprache angeht, im amerikanischen Musiktheater die Ära des Swing. Und was für New York gut war, setzte natürlich auch sofort Maßstäbe für Hollywood. Ein weißer Wirbelwind namens Fred Astaire übertrug den Tanzstil von Mr. Bojangles auf die Leinwand und wurde damit für Millionen Kinofans selber zum Idol, auch für Sammy Davis Jr. Mit beiden, Bill Robinson und Fred Astaire, war Sammy später befreundet. Der eine verkörperte für ihn den Broadway, der andere Hollywood. Niemand kann heute mehr nachprüfen, ob Bill Robinson, Mr. Bojangles of Harlem, dem kleinen Sammy Davis tatsächlich Tanzunterricht gegeben hat, was dieser behauptet. Es wird unwichtig, verschwindet im Bereich der Legende, hat man Sammys eigene Karriere im Blick. Aber ganz zweifellos hat er seinen Tanzstil in den 30er Jahren nach den Vorbildern Robinson und Astaire modelliert. Er schlüpfte, bildlich gesprochen, in deren noch zu große Tanzschuhe und übte so lange, bis er mit eigener Statur gänzlich hineingewachsen war. Das war spätestens 1946 nach seiner Militärzeit der Fall. Das Will Mastin-Trio bestand immer noch aus seinem Vater, Sammy Senior, seinem Nennonkel Will Mastin und ihm selber, aber er war unbestritten die Hauptfigur, der Star. Von Küste zu Küste, von Slapsy Maxies in Hollywood über El Rancho in Las Vegas bis zu Bill Miller's Riviera in Fort Lee, New Jersey, waren sie in den renommierten Nachtclubs die Headliner. The Will Mastin-Trio, featuring Dynamic Sammy Davis Jr. This is a nightclub, you know, and we're about to put on the floor show for you nice folks. And what a crazy crowd. What would you kids like to hear tonight? Jacques the Rock? All right, I think that can be arranged, but you'll have to help me out. I'll tell you where to come in, okay? And Dad and Will, let's get together and tell the folks about Jacques the Rock. There's a guy named Jack from a country called Iraq. Now his real name is Jacques, and the Rock is Iraq, so they call him Jacques the Rock. There's a chick named Jill living on a Baghdad hill. Every evening at eight, when he calls for a date, she refuses Jacques Duroc. Jacques Duroc. Rock, rock. Jacques Duroc. Rock, rock. Jacques Duroc. Rock, rock. Jacques Duroc. Rock, rock. Cause the girl won't say I do. While she dates every man from Iraq to Iran, she's ignoring Jacques Duroc. You can bet that Jacques, he's gonna give that gal a shock. He'll go off on a spree and he'll marry Marie, which will teach Jill a rule. A gal shouldn't fool with a guy named Jacques Duroc. Jacques Duroc. Jacques Duroc. Let's hear it. Jacques Duroc, everybody. Let's hear it. Rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, r Jack's a Jill. Now, baby, I love you still. I'm gonna claim you, conquer and frame. Here in Mesopotamia. I'll count up to 10. And you better say yes by then. Oh, well, dirt, walk, cat, go, go, go! Dies war wirklich das Will Mastin Trio, möglicherweise die einzige Aufnahme, die es davon gibt. Aber gleichzeitig, meine Damen und Herren, habe ich sie damit auch aufs Glatteis geführt. Denn als der Song Jacques Dirac aufgenommen wurde, gab es das Trio bereits nicht mehr. Es war, sozusagen im Nachhall seiner beinahe ein Vierteljahrhundert alten Existenz, 1956 nur mehr eine Randerscheinung in einem Broadway-Musical, über dessen Titel der Name Sammy Davis Jr. stand, Mr. Wonderful. Es war nach einer wieder einmal ungemein erfolgreichen Show des Will Mastin Trios im Frontier Hotel in Las Vegas 1955, als in Sammys Garderobe die Weichen seiner Karriere auf Solokurs und an den Broadway gestellt wurden. Showbiz-Berühmtheiten hatten sich gerade, wie immer in Vegas, an der Garderobe des Stars die Klinke in die Hand gegeben. Es war toll. Oh ja, es war toll. Du warst gut wie immer. Was sagst du da? Er war besser als je zuvor. Smalltalk nach einer gelungenen Vorstellung, Claptrap ganz normal. Aber da stand plötzlich dieser kleine, scheue, aber mit Energie aufgeladene fremde Mensch in der Garderobe und sagte: Sammy, ich sah deine Show. Fantastisch. Du bist ein Riesentalent. Aber du kannst nicht dein Leben lang nur im Nachtclub auftreten. Du musst dich ausdehnen, entwickeln. Du brauchst neue Dimensionen. Dein Feld ist der Broadway. So steht es wörtlich übersetzt in Sammy Davis Juniors Autobiografie Yes I Can. Und der Mann, der so sprach, war selber ein berühmter Broadway-Komponist und Producer, Julie Stein. Julie Stein machte eine Offerte, die Sammy Davis Jr., um in der Sprache der Mafia zu reden, nicht ablehnen konnte. Er werde ihm von den besten New Yorker Musikautoren eine Show auf den Leib schneidern lassen, in der Sammy all seine Fähigkeiten vorzeigen könne. Sammy, die Voraussetzung wird ein gemischtrassiges Ensemble sein und das bedeutet, dass nicht nur eine Tänzerin von 16 schwarz ist, sondern die Hälfte. Stein, gemacht. Einspruch von Will Mastin. Der Name des Ensembles ist The Will Mastin Trio featuring Sammy Davis Jr. Das steht am Theater ganz oben. Dann erst kommt der Name der Show. Stein? Abgelehnt. So große Plakatflächen hat das Theater gar nicht. Sammy allein ist der Star. Sammy zu seinem Onkel? Du hast dir doch, denke ich, in all den Jahren ein bisschen Geld auf die Seite gelegt. Okay, das kommt auch von meiner Arbeit und jetzt gehe ich meinen Weg. Ein Durchbruch zu sich selbst, eine Startrampe zum Erfolg, aber weiß Gott, keine gemütliche Situation. Too close for comfort. Mr. Wonderful war der Einstieg für Sammy Davis am Broadway. Genau 10 Jahre später, im Frühjahr 1966, erreichte er im Musical Golden Boy sicherlich den Höhepunkt seiner Karriere und absoluter Reife als Künstler, den Gipfel seiner Ausdrucksfähigkeit. Darüber reden wir später. Doch wenn ich heute am Anfang einen Satz von Paul Klee zitiert habe und daran die Meinung anschloss, man wisse auch bei Sammy Davis vor dem Ende seines Spaziergangs mit Text und Melodie niemals, was aus dem Song wird, so möchte ich darauf noch einmal zurückkommen. Mit dem Londoner Autorenteam Anthony Newley und Leslie Brycus ist er seit vielen Jahren befreundet. Beinahe immer, wenn er in London ist, trifft man sich im Elephants Club, einer Nobeladresse, wo Sammy Davis Jr. eine unbestrittene Persona grata ist. Viele Lieder von Newley und Brycus hat er international berühmt gemacht, vor allem What Kind of Fool Am I, das er in wenigen seiner Konzerte auslässt. Ihrer Filmmusik zu Dr. Doolittle mit dem Song Talk to the Animals hat er eine eigene LP gewidmet. Aber sein Traum war viele Jahre lang, einmal die Hauptrolle, Little Chap, im erfolgreichsten Newley und Brycus Musical auf der Bühne zu spielen. Diesen Traum hat er sich 1978 in seinem bis heute letzten Theaterauftritt erfüllt. Stop the World, I Want to Get Off. Halt die Welt an, ich möchte aussteigen. Sein Songrepertoire verdankt diesem Stück 3 wichtige Nummern: What Kind of Fool Am I, Once in a Lifetime und Gonna Build a Mountain. Gonna Build a Mountain hatten Newley und Brycus wie einen Gospelsong konstruiert. Sammy Davis, in der Sprache der amerikanischen Ghettos, brought it home Soulville. Er machte mit den Mitteln schwarzer Musik wirklich eine Art Gospelsong daraus. Gonna build a mountain from a little hill. I'm gonna build me a mountain. Lease, I hope I will. Gonna build a mountain. Gonna build it high. I don't know how I'm gonna do it, only know I'm gonna try. Gonna build a daydream, uh-huh, from a little hope. Gonna push that daydream, uh-huh, up the mountain slope, uh-huh. Gonna build a daydream, oh, yeah. Gonna see it through, oh, yeah. Gonna build a mountain and a daydream. Gonna make them both come true. Gonna build it. That's right. Gonna build it. Gonna build me a heaven. Gonna build a heaven. From a little hell. From a little hell. Gonna build a heaven. Gonna build a heaven. And I know darn well, if I build a mountain, oh, yeah. I'll take my daydream up the mountain and heaven will be waiting there. Sammy Davis Juniors erste Gage im Showbusiness waren $10. Er nahm an einem Amateur-Tanzausscheid in Philadelphia teil, gewann mit Abstand den ersten Platz und erhielt außer den $10 auch noch einen Silberbecher. Das war im Jahr 1929 und er war 3. Seitdem läuft die Karriere. Hat man diesen frühen Start in Erinnerung, kann man sich nur wundern, dass es von diesem Bühnendynamo erst so spät Schallplatten gab. Das erste Mal betrat er ein Plattenstudio im Jahr 1949, immerhin bereits 23 Jahre alt und auf Tournee schon ein Veteran. Und es dauerte noch weitere 5 Jahre, bis er 1954 seinen ersten wichtigen Recording-Contract mit der Plattenfirma Decca abschloss, der ihn in den darauffolgenden Jahren als Star auf dem internationalen Musikmarkt etablierte. Wenn man heute hört, meine Damen und Herren, er sei bis 1948 mit dem Will Mastin-Trio durch die Lande getingelt, so verfällt man leicht dem Irrtum, dieses Trio sei eine musikalisch arbeitende Combo gewesen. Nein, Will Mastin, Sammy Davis Senior und der Junior waren Komödianten, Tänzer, Parodisten, die sich musikalisch begleiten lassen mussten, was zumeist die Housebands der Varietés, Kabarets und Kneipen taten, in denen sie auftraten. Sammy Junior allerdings setzte sich schon damals gern mal ans Schlagzeug, an die Drums. Vielleicht haben Sie gerade Ihren Fernseher eingeschaltet gehabt, als er im März 1982 in der Show Bios Bahnhof bei Peter Herbolzheimers Big Band als Drummer einstieg und so hinreißend trommelte, dass man diesen großen Moment des Showbusiness nicht ausblenden konnte und Bio seine Sendezeit überzog. Wer tanzt wie Sammy, muss allerdings auch ein Schlagzeuger sein. Alle großen Jazztänzer sind es, auch Fred Astaire, den Sammy sehr bewundert. Doch bei Sammy Davis kommen noch andere musikalische Fähigkeiten hinzu. Er spielt sehr anständig mehrere Instrumente, darunter Klavier, Bass, Trompete und Vibraphon. Aber er hat das meines Wissens nie in einem Plattenstudio gemacht. Zurück zu den Decca-Sessions der 50er Jahre. Sammy Davis Juniors größter Hit in den 50ern, sein erster veritabler überhaupt, war Hey There. Und auch dazu gibt es eine kleine, kuriose Geschichte. Das Lied war lediglich als B-Seite einer Single geplant gewesen und als solche eine Verlegenheitslösung. A-Seite sollte And This Is My Beloved werden, woran sich heute kaum noch jemand erinnert. Wir machten Hey There bloß, erinnert sich Sammy, weil Rosemary Clooney einen großen Hit damit hatte, an den wir uns anhängen wollten. Aber nach ganz kurzer Zeit begann die Attraktion ihrer Version für die Plattenkäufer nachzulassen und meine Platte kletterte die Hitleiter hoch. Hey There. Hey there, you with the stars in your eyes. Love never made a fool of you. You used to be too wise. Hey there, you on that high-flying cloud. Though she won't throw a crumb to you, you think someday she'll come to you. Better forget her, her with her nose in the air. She has you dancing on a string. Break it and she won't care. Won't you take this advice? I hand you like a brother. Or are you not seeing things too clear? Are you too much in love to hear? Is it all going in one ear and out the other? Forget her, her with her nose in the air. She has you dancing on a string. Break it and she won't care. Won't you take this advice? I hand you like a brother. Are you not seeing things too clear? Are you too much in love to hear? Is it all going in one ear and out the other? ...1954 war nicht nur das Jahr, in dem Sammy Davis Juniors erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Plattenproduzenten Milt Gabler und der Firma Decca begann. Es war auch das Jahr, in dem er, November 54, seinen beinahe tödlichen Autounfall hatte, der ihn das linke Auge kostete. Mehr darüber in der nächsten Sendung. Milt Gabler und er waren mitten in den Vorbereitungen zu einer Langspielplatte und durch den Krankenhausaufenthalt gab es Verzögerungen. Waren bei der Produktion nicht genügend neue Songs vorbereitet und die Studiotermine standen fest. Da musste improvisiert werden. »Lass die Leute wissen«, sagte Gabler, »dass du mit den großen Songs der populären Musik unseres Jahrhunderts vertraut bist und dich an ihnen messen kannst. Sing Kurt Weils September-Song. Für mich ist dies eine ganz besonders schöne und sehr bewegende Aufnahme geworden. Cy Oliver schrieb in aller Eile ein Arrangement«, und als Saxophonist wurde Sam the Man Taylor, der eine Rhythm and Blues Combo leitete, ins Studio geholt. September Song. Oh, it's all long while. From May to December, but the days grow short when you reach September, and the autumn weather turns the leaves to flame, and I haven't got time for the waiting game. Oh, auf die Frage von Bill Koss vom amerikanischen Musikmagazin Metronome, ob Sammy Davis denn nicht gern mal auf einem Jazzfestival auftreten würde, hat dieser geantwortet: Das würde ich schon ganz gern tun, aber nur, wenn dem Publikum ganz deutlich gemacht werden könnte, dass ich komme, um die Leute zu unterhalten und nicht um Jazz zu singen. Let's face it, I'm an entertainer. In einer späteren Folge dieser Serie werde ich Ihnen die fantastischen Aufnahmen von Sammy Davis Jr. mit den Jazz-Big-Bands von Buddy Rich und Count Basie präsentieren. Und in diesem Zusammenhang wird uns die Frage nach dem Jazzsänger noch einmal beschäftigen. Er mag sich als Unterhaltungskünstler verstehen, mag es ablehnen, mit der Stimme zu improvisieren, aber was immer er singt, er swingt. Ich mache heute nicht mehr so viele Jazz-Sachen wie früher, sagte er noch am Anfang seiner Schallplattenkarriere 1956. Aber ich bin froh, in Milt Gebler einen Producer gefunden zu haben, der mir erlaubt, mein Jazz-Feeling auch auszudrücken. Mag Sammy Davis Jr. sich auch nicht als Musiker, sondern als Entertainer empfinden, so hat er doch stets ein untrügliches und absolut professionelles Gespür für die Auswahl der Musiker bewiesen, mit denen er im Studio zusammenarbeiten wollte. Dass er 1957 ein Balladenalbum nur mit dem Jazzgitarristen Mandel Lowe einspielte, das war seine Idee und nicht die des Produzenten. Daraus hören wir gleich ein sehr seltenes Stück, Mamsell. Danach eine immergrüne Bluesballade in einem Arrangement von Cy Oliver, Don Redmans Standard G-Baby Ain't I Good to You. Und wenn Sie Jazzfans sein sollten, meine Damen und Herren, dann werden Sie mir gewiss nicht verübeln, wenn ich Ihnen in diesem Falle die komplette Besetzung ansage, die sich überwiegend aus der Basie Band rekrutierte. Da spielten 1960 für Sammy Davis Thad Jones, Snooky Young, Sonny Cohn und Joe Newman Trompeten, Henry Cocker, Al Gray und Benny Powell Posaunen, Marshall Royal und, man höre und staune, Eric Dolphy Altsaxophone, Billy Mitchell und Frank Foster Tenor, Charlie Foulkes Bariton, Freddie Green Gitarre, Eddie Jones Bass und Sonny Payne Schlagzeug. Nur am Klavier saß nicht Basie selber, sondern Sammys musikalischer Direktor, mit dem er seit über 30 Jahren zusammen ist, George Rhodes. Die Aufnahmen, die Sammy Davis in den 50er Jahren für Decca machte, bis er dann Anfang der 60er zur Plattenmarke Reprise seines Freundes Sinatra überwechselte, wurden damals ausdrücklich als Popmusik und nicht als Jazzplatten verstanden. Es war also ganz unüblich, den Musikern Kredit zukommen zu lassen, die mitgespielt hatten. Die kriegten ihre Gage und basta. Dass ich Ihnen trotzdem so viele Besetzungen sagen kann, verdanke ich dem Jazzkritiker Leonard Feather in Los Angeles, der sie mit viel Mühe und auch mit Hilfe von Sammy selbst weitgehend für uns ermittelt hat. Aber manchmal bleiben auch bei Experten nach so langer Zeit kleine Zweifel. Dass in G-Baby Ain't I Good to You John Newman an der Trompete und Billy Mitchell am Tenor die Solisten sind, vermutet Leonard Feather, aber er ist sich nicht ganz sicher. Zuvor aber erstmal Mamsell mit dem Gitarristen Mandel Lowe. A small cafe, Mamsell. Our rendezvous, Mamsell. The violins were warm and sweet, and so were you, Mamsell. And as the night danced by, a kiss became a sigh. Your lovely eyes seem to sparkle just like wine does. No heart ever yearned the way that mine does for you. And yet I know someday you'll say goodbye. Then violins will cry, and so will I, Mamsell. baby, ain't I good to you? I bought you a fur coat for Christmas and a diamond ring, big old Jaguar car, and everything. Love makes me treat you the way that I do. Gee, baby, ain't I good to you? Now, baby, you know that I dig everything you do and all like that. Als Leonard Feather Sammy Davis Jr. in Los Angeles nach den Produktionsdetails seiner Decca-Zeit ausfragte, kamen natürlich auch die Unterschiede der Plattenproduktion zwischen damals und heute zur Sprache. Sammy über die alten Tage, ich zitiere aus Leonard Feathers Interview. Wir hatten damals immer ein Gefühl von Dringlichkeit, wenn wir ins Studio gingen. Eine besondere Verantwortlichkeit, wenn du um dich schaust und ein paar der weltbesten Musiker in deiner Band siehst. Ihre Anwesenheit hat dich inspiriert und es war gesund. Heute gehst du rein und das Studio ist fast leer. Ein Typ sagt, wir machen heute bloß Piano und ein paar Rhythmus-Tracks. Die Streicher geben wir später dazu. Und wenn uns das Ganze dann nicht gefällt, finden wir leicht einen Knilch, der uns noch ein paar Geigen dazu arrangiert. Du singst also heutzutage auf ein fertiges Tape. Und das macht allen Spaß am Studio kaputt. Ende Zitat von Sammy Davis Jr. Und zum Schluss noch eine Rarität. Cole Porters Song You're Sensational, zum ersten Mal von Frank Sinatra an Grace Kelly gerichtet, im Film High Society gesungen, gab es damals, 1956, in Sammys Version nur auf einer Single. I've no proof when people say you're more or less aloof, but you're sensational. I don't care if you are called the fair Miss Frigidaire, 'cause you're sensational, making love is quite an art. What you require is the proper squire to fire your heart. And if you say that one fine day you'll let me come to call, we'll have a ball, 'cause you're sensational, sensational, that's all. Yes, you're sensational, making love is quite an art. What you require is the proper squire to fire your heart. And if you say that one fine day you'll let me come to call, we'll have a ball, 'cause you're sensational, sensational, that's all, that's all, that's all. You're sensational, that's all. La da da dee. Weißt du, sagt Sammy Davis Jr. heute, es gibt ganz einfach im Schaugeschäft nur die Echten und die Unechten. Die Cats, die so langlebig sind wie Sinatra, Andy Williams, Tony Bennett und, so glaube ich wenigstens auch ich, haben eine Lauterkeit, die Studiotricks unnötig macht. Thank you, Sammy. You're really sensational. I'll go my way by myself. This is the end of romance. I'll go my way by myself. Love is only a dance. I'll try to apply myself and teach my heart how to sing. I'll go my way by myself, like a bird on the wing. I'll face the unknown. I'll build a world of my own. No one knows better than I myself. Myself alone. I'll go my way by myself und I'll build a world of my own. Sammy Davis Jr., porträtiert von Siegfried Schmidt-Joos und gesendet im RIAS am 14. April 1984. Die dritte Folge kommt im neuen Jahr, am 7. Januar 2023. Nächsten Samstag geht es um die Geschichte von Brigitte Gerland. Die Journalistin wurde im Oktober 1946, als es noch keine Mauer gab, aber schon den Kalten Krieg, in der sowjetisch besetzten Zone als Agentin des englischen Geheimdienstes verhaftet und zu 10 Jahren Zwangsarbeit in Workuta verurteilt. Mehr dazu in einer Woche. Ich bin Margarete Wohlan, machen Sie's gut.